14. Eine Taxifahrt. Es ist Nachmittag. Carsten Zara ist gerade am Flughafen Tegel angekommen und sitzt nun in einem Taxi, das ihn nach Lichtenberg bringen soll. Große, dunkle Gewitterwolken stehen am Himmel und warten auf den ersten Blitz. Er sieht sie nicht. Er denkt über Helene Bruckmann nach und über Christine Schubert. Wenn Christine heute Morgen nach Berlin zurückgeflogen ist, dann kann er seinen beruflichen Fall nun mit einem privaten Besuch verbinden. Ist das nun ein Zufall oder nicht? Natürlich ist es Zufall. Was sollen diese beiden Frauen denn miteinander zu tun haben? Außer, dass sie lügen. Christines Lügen tun weh. Was hast du gesagt? Ihre Lügen tun weh. Hey, du bist ja verliebt in sie. Quatsch! Fahr doch jetzt gleich zu ihr. Quatsch! Du musst dem Taxifahrer doch nur ihre Adresse sagen. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Junge, Junge, sagt der Fahrer, der tippt noch ein schweres Gewitter. Was? Ich sage, der tippt ein schweres Gewitter. Sie meinen, da kommt ein schweres Gewitter? Hab ich doch gesagt. Verstehen Sie kein Deutsch oder was? Tut mir leid, ich bin Ausländer. Ich komme aus Bayern. Macht ja nichts, können Sie ja nichts für, wa? So, da wären wir. Hotel König. Det macht 19,60 Euro.